A6. Was trinken Sie gern? Oh, ich trinke gern Kaffee. Und was trinken Sie nicht so gern? Tee. Tee mag ich nicht. Was essen Sie gern? Ich esse gern Brot mit Schinken. Und Sie?